Ja, bitte geh du dran, roll den Blueprints immer mit Nova. Doch es gibt ein F wie ein Feld im Pass. Die Ratten sind schlimmer, ein Stamm ist die Pest. Doch so wie die Zeitung wirst du gepresst. Entscheid dich, bist du jetzt Teil der Quest. Bist du dagegen oder weg? Bist du dagegen oder weg?